Mit dabei ein Wissenschaftler und ein Unternehmer, die jetzt hier schon neben mir stehen. Das ist einmal der Shamsi Oloko und einmal der Dr. Christoph Stöckmann. Am besten gefällt es mir, wenn ihr euch selber kurz vorstellt. Ja, hallo. Genau, ich bin Shamsi Oloko. Ich habe sogar hier an der FU Berlin studiert, 2007 meinen Abschluss gemacht, BWL, habe dann an der Uni Potsdam promoviert, habe dann im Bereich Brand Consulting, Marketing das eine oder andere erlebt, war dann zum Schluss noch bei Bombardier Transportation und habe mich vor mittlerweile 2 Jahren dann doch dazu entschlossen, mein eigenes Business zu gründen und habe das Unternehmen Kairos gegründet. Kairos ist letztendlich ein Unternehmen, eine Online-Plattform, wo Promis und Marken zusammengebracht werden. Also sprich, man loggt sich ein als Unternehmen, kann dort aussuchen, mit welchen Promis man mit seinen Items gerne ausstatten möchte. Die Promis wiederum können sich das Ganze aussuchen und dann kostenlos bestellen. Und dazu kann ich gleich nochmal was sagen, aber das war sozusagen die Idee, die mich dann vor 2 Jahren dazu gebracht hat, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Christoph Stöckmann. Ich habe im Jahr 2000 angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Und dann kann man natürlich gar nicht an dem Thema E-Business vorbei mit all den Höhen und Tiefen, die dann kamen. Seit 2005 beschäftige ich mich jetzt am Lehrstuhl für BWL und Wirtschaftsinformatik, insbesondere E-Business und E-Entrepreneurship, dann eben mit allen Fragen rund um die Gründung in genau diesem Bereich. Das betrifft zum einen natürlich die Forschung und Lehre, zum anderen aber auch eben die Gründerbegleitung, wobei Gründerbegleitung bei uns eben sehr umfassend ist, weil es oftmals schon mit der Sensibilisierung für das Thema Gründung überhaupt losgeht. Also oftmals ist es bei uns so, dass unsere Studierenden einfach damit rechnen, gerade in der Wirtschaftsinformatik, dass sie irgendwann eben in Großunternehmen gehen und dort arbeiten. Und manchmal ist es so, dass man wirklich erstmal anfängt, den Leuten da überhaupt neue Wege aufzuzeigen. Wenn wir das dann gemacht haben, dann geht es eben auch weiter mit die Persönlichkeiten zu identifizieren, die als Gründer in Frage kommen, dann eben schauen, dass wir mit denen Geschäftsmodelle entwickeln und im Endeffekt haben wir einen eigenen Inkubator und Herr Professor Kollmann, mein Chef, der tritt dann eben auch noch als Business Angel auf, sodass wir da also ein Rundum-Paket schüren können und darauf basieren eben, glaube ich, auch die Erfahrungen, die ich heute hier als Impuls einbringen kann. So, ich finde, wir setzen uns jetzt mal hin. Schön, also das sind die 2 Impulsgeber, die Sie während dieser Session heute mit Fragen löchern könnt. Also das Thema E-Entrepreneurship, was geht, was nicht, können wir zum einen ganz praktisch und zum anderen auch wissenschaftlich mit ganz verschiedenen Cases mal durchleuchten. Mich interessiert im Prinzip am meisten von euch, was der Unterschied zwischen E-Entrepreneurship und Entrepreneurship ist, aber da kommen wir sicherlich später zu. Ich gebe jetzt einmal kurz zurück an Christoph und Christoph hat ein paar Slides vorbereitet. So, von hier aus können Sie mich auch gut verstehen. Ne? Gut, danke. Also ich bin gerade angekündigt worden mit ein paar Slides. Keine Sorge, ich mache jetzt hier keine 60-minütige Vorlesung. Es sind insgesamt genau 2 und damit möchte ich jetzt auch einfach nochmal so ein bisschen in das Thema hier einführen. Und zwar erst einmal mit einer formalen Definition, mit der man, glaube ich, beginnen muss als Wissenschaftler, und das ist E-Entrepreneurship kann definiert werden als die Gründung eines Unternehmens mit einer innovativen Geschäftsidee auf der Basis einer elektronischen Wertschöpfung unter Nutzung von Informationstechnologie. So, das war jetzt auch die letzte Definition, die Sie heute hören werden. Und vor allen Dingen sehen Sie wahrscheinlich auch schon direkt, dass ich das Wort innovativ in Klammern gesetzt habe, denn also wenn gleich noch Oliver Beste hoffentlich zu uns stößt, dann wird er wahrscheinlich direkt mit dem Satz beginnen, muss nicht, braucht nicht, soll auch gar nicht, denn ich habe letztens, also auf der Zugfahrt hierhin, habe ich ein Interview gelesen, in dem er gesagt hat, dass keines seiner 16 Unternehmen, die er bis jetzt gegründet hat, innovativ ist, sondern alles eigentlich mehr oder weniger eine Imitation ist von anderen Modellen, wobei Imitation dort nicht bedeutet, ich mache alles genauso, sondern ich schaue mir an, was es schon gibt und mache es besser. Aber da hoffe ich, kommen wir gleich nochmal in die Diskussion. Zum anderen soll es eben auch darum gehen, dass jetzt E-Entrepreneurship eben nicht nur das klassische stationäre Internet umfasst, sondern eben, also wie erfolgreiche Beispiele in der jüngeren Vergangenheit gezeigt haben, oftmals eben auch das Thema Mobilfunk adressiert. Also ich glaube, spätestens seit nahezu jeder von uns mit einem Smartphone ausgestattet ist, ist es einfach nicht mehr wegzudenken und natürlich als Geschäftspotenzial eben auch sehr, sehr wichtig. So, das Letzte, was wahrscheinlich noch nicht so geläufig ist hier an der Stelle, ist das Internet. interaktive Fernsehen. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit schon mal beschäftigt haben, das würde mich auch gleich eigentlich so als Rückmeldung mal in der Diskussion interessieren. Interaktives Fernsehen ist vielleicht, natürlich ist Fernsehen bekannt, aber es ist halt ein sehr emotionales Medium, wo eben Geschäftskonzepte noch einmal ganz anders konzipiert werden müssen als im stationären Internet oder eben im Mobilfunk. Auch zum Beispiel muss alles noch viel einfacher funktionieren, als wir es beispielsweise von einer mobilen Applikation kennen, weil man einfach in der Regel nur die Fernbedienung als Rückkanal hat. So, wenn Sie sich jetzt noch nicht ganz vorstellen können, was im Bereich interaktives Fernsehen möglich ist, mal ein ganz einfaches Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie gucken an einem Samstagabend den neuen James-Bond-Film und natürlich sehen Sie dort recht schnell ein recht attraktives Auto und Sie können sich quasi dann per Rückkanal, also oder einfach per Fernbedienung, eben einfach wieder, also mit dem Film quasi in Verbindung setzen, indem Sie schauen, was ist das für ein Auto, wo gibt es so ein Auto? Oder eine andere Szene, zum Beispiel, das ist das berühmte Eishotel aus einem der letzten James-Bond-Filme. Wo ist das, wo steht das, wo kann ich so etwas besichtigen und kann ich es eventuell auch direkt buchen? Oder eben noch eine ganz andere Richtung, auch als Beispiel, wäre so etwas, Sie sehen gerade, vor allem für die Männer ist es jetzt, glaube ich, ein interessantes Beispiel, wie Halle Berry, die in dieser berühmten Szene aus dem Wasser steigt in den Bikini und in so einem Moment wäre sicherlich für den einen oder anderen die Idee gekommen, auf eine Seite zur Partnersuche oder sonst etwas zu klicken. Da gibt es also ganz verschiedenste Geschäftsmodelle. Partnersuche, ich meinte, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten. Sicherlich etwas, worüber man mal nachdenken kann. Das allerdings ist natürlich jetzt schon etwas Zukunftsmusik. Wir haben zum Beispiel bei uns an der Universität jetzt gerade einen Businessplan-Wettbewerb laufen, wo genau danach Ideen mit einem Sonderpreis gesucht werden. Der ist gestern ausgelaufen, also kann ich Ihnen heute noch nicht was wirklich Gutes sagen, außer dem, was ich gerade jetzt mal so mir ausgedacht habe. Aber da wird sicherlich einiges noch auf uns zukommen. Ansonsten ist es so, dass wenn man über das Thema E-Entrepreneurship spricht, man sicherlich nicht an drei großen Plattformen vorbeikommt: Amazon als E-Shop, eBay als E-Marketplace und Facebook eben als E-Community. Das werden Sie alles kennen, da werde ich gar nicht viel drüber reden müssen. Warum ich diese Folien diese Beispiele dennoch mitgebracht habe, ist eigentlich wegen der Tatsache ihrer Herkunft. Also wenn Sie drauf schauen, die kommen allesamt aus den USA. Insgesamt ist es so, dass wir im Moment beobachten können, dass von den 100 meistgeklickten Websites im Internet keine Seite Made in Germany ist. Das ist aus meiner Sicht ein wenig traurig. Also mein Chef hält im Moment relativ häufig Vorträge, die er mit dem Satz beginnt: Deutschland ist digital abgehängt. Das ist sicherlich bewusst provokativ formuliert, aber dennoch sollte es uns nachdenken bringen, ob wir nicht in dem Bereich noch mehr machen können. Vielleicht dazu nochmal kurz eine Zwischenfrage. Wer von euch, von Ihnen ist denn im Begriff oder hat bereits ein E-Business gegründet? Okay, wer hat bereits gegründet? Okay, fast dieselbe Menge. Und wer möchte gerne gründen? Okay, erstaunlich. Okay, also das sieht ja jetzt für mich nicht so aus, als wäre es in Deutschland irgendwie, gäbe es kaum Leute, die im E-Bereich sind. Warum ist es denn das dann so, dass die ganzen Amis immer die Vorreiterrolle da übernehmen? Also warum sie die Vorreiterrolle übernehmen, kann letztendlich nicht geklärt werden. Warum Deutsche allerdings oftmals keine Vorreiterrolle übernehmen, kann ich in Ansätzen beantworten. Da es oftmals eben ein sehr einfaches und auch gut funktionierendes Vorgehen ist, einfach mal über den Teich zu schauen, was geht da. Oftmals haben diese Unternehmen eben auch gar nicht das Ziel, auf dem europäischen Markt aktiv zu sein. Und dann macht man hier so etwas Ähnliches auf. Entweder ist man in der Tat besser oder eben man macht es wie die Samba-Brüder, macht genau das Gleiche, macht genau das Gleiche und hofft sogar darauf, dass man sich dann aufkaufen lässt, was natürlich für den amerikanischen oder für das amerikanische Unternehmen dann eben auch ein sehr leichter Markteinstieg ist in einem durchaus sehr, sehr interessanten Markt. Also da würde ich mir wünschen eigentlich, dass wir mehr eigene Innovationen hervorbringen. Also ich will jetzt auch gar nicht es so stehen lassen. Ich meine, ich habe gerade bewusst alle Anwesenden hier so ein bisschen runtergezogen, um sie eigentlich jetzt direkt wieder hochzubringen. Denn es gibt natürlich auch tolle Modelle, die wir hier made in Germany haben. Das ist so, ich habe jetzt einfach mal hier keine wahllose Zusammenstellung vorgenommen, aber auch nicht die erfolgreichsten, auch nicht diejenigen, die das meiste Potenzial haben, sondern einfach mal ganz verschiedene Denkrichtungen hier auf eine Folie gebracht, über die ich jetzt kurz mit Ihnen sprechen möchte, Ihnen auch noch ein paar Potenziale und Richtungen eben aufzuzeigen. So zum Beispiel, wenn ich jetzt mal oben links anfange, Happy Staff ist ein Unternehmen, was auch bei uns im Portfolio mit drin ist oder wo wir investiert haben. Und zwar bieten die Corporate Benefits auch in KMUs. Also im Prinzip ist es ein ganz klassisches Vorgehen. Corporate Benefits kennt jeder, der in einem großen Unternehmen gearbeitet hat. Sie kriegen Vergünstigungen noch und nöcher, sage ich mal provokativ. Auf der anderen Seite ist es dann eben so, warum gibt es das nicht in KMUs? Weil KMUs müssen natürlich auch wieder schauen, wie sie als Arbeitgeber attraktiver auftreten. Und hier macht Happy Step eben dieses klassische, wir führen einen also diese Nachfrager zusammen, bündeln sie und sind dann groß genug, um eben auch bei Zalando oder sonst etwas Vorteile herauszuhandeln. Also ganz klassisch. Ich muss mal kurz zwischenfragen. Du hattest gerade gesagt, das sei ein Unternehmen, in das ihr beteiligt seid. Wer ist ihr und wie geht so eine Beteiligung bei euch? Okay, da gibt es verschiedene Stufen. Also es gibt halt zwei Formen. Also einmal ist es so, dass wir als Universität, als Lehrstuhl, also wir sind vielleicht noch zum Hintergrund, einer von insgesamt nur zwei Lehrstühlen in Deutschland, die sich eben wirklich jetzt mit der Kombination aus E-Business und Entrepreneurship auseinandersetzen. Und bei uns ist es so, dass wir eben im Ruhrgebiet angesiedelt sind, in Essen, und dort eben versuchen, die Potenziale, die es dort gibt, zusammenzuführen, indem wir das so machen, dass wir haben dort Wirtschaftsinformatik und BWL, führen die zu E-Business-Gründungen zusammen und dann haben wir einen eigenen Inkubator, waren Exist gefördert und können dann eben unseren Studierenden auch Stipendien bieten, mit denen sie dann quasi ganz sanft in die Gründung hineinsteigern können. Also sprich, sie bekommen quasi Geld für das Businessplan schreiben. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, hätte ich mir vielleicht zu meiner Zeit auch gewünscht. Also Zeolytics, das ist eigentlich jetzt mal ein Unternehmen, was ich deswegen aufgeführt habe. Also die kümmern sich um Optimierung des Suchmaschinenmarketings, was für jedes Unternehmen, glaube ich, wichtig ist. Gerüchteweise ist es so, dass Zalando dort auch größere Probleme haben soll, was man sich kaum vorstellen kann, wenn man überlegt, eigentlich mit was für einer Präsenz sie beispielsweise im Fernsehen vertreten sind. Aber eben bei so einem Begriff wie Schuhe ist es natürlich schwierig, irgendwie ein passendes Angebot eben präsentieren zu können. Gerade auch, weil das Suchverhalten der Menschen oftmals eben nicht Schuhe der Marke Adidas in 36 oder sonst irgendwas ist. Crenetic muss Ihnen jetzt als Unternehmen gar nicht unbedingt etwas sagen, aber sie kümmern sich eben um den Bereich Spiele, Gaming, mobile Applikationen, all so etwas. Und da hat passiert unheimlich viel. Also gerade den älteren Gründern ist dieses Thema vielleicht ein bisschen fremd und auch nicht jeder weiß genau, wie man damit Geld verdienen kann. Aber wenn man sich mal anschaut, wie die Downloads von erfolgreichen Spielen bei Apple funktionieren, so ähnlich wie wir es mal vor Jahren hatten mit diesem Jamba-Nilpferd oder so, das ist ein Markt, der durchaus ernst zu nehmen ist, obwohl er gerade nicht ernst gemeint ist. Also das ist, glaube ich, schon ein interessantes Thema. Und jetzt noch ganz schnell, Gigli in Köln, die sind auch gerade noch in der Entwicklung, aber zum Beispiel, ich bin gestern Abend hier in Berlin angereist und wusste nicht so recht, wo ich hingehen soll, ist ja nicht in der Mangelung der Möglichkeiten, sondern eigentlich nur angesichts der vielen Möglichkeiten und konnte dann dort eben oder kann dort eben mit dieser Plattform, wenn sie dann mal voll entwickelt ist, worauf ich hoffe, auch wenn sie jetzt schon lange in einem Stadium ist, in dem es noch weitergehen könnte, die Gründer sind nicht zufällig hier, oder? Das fände ich jetzt nämlich enorm spannend, wie es da weitergeht. Und dann noch Hack Forward möchte ich kurz vorstellen, nämlich also quasi die Branche tut auch was für sich selbst. Also es ist so, dass bei Hack Forwards werden eben Gründer mit Investoren, sondern auch eben mit Partnern zur Gründung zusammengeführt. Ich hätte hier auch natürlich von Oliver Beste zum Beispiel Founders Link erwähnen können. Funktioniert als Idee ganz ähnlich, ist ganz wichtig, eben auch als Anlaufstelle für Sie. Warum ich hier dieses Hack Forward genommen habe, deswegen, weil es ein Problem ist, was wir in Essen eben beobachten. Wir haben ganz tolle Leute, wir haben ganz kreative Leute, wir haben Studenten mit ganz tollen Ideen. Was denen oftmals fehlt, da wir eben keine klassische Business School sind, wie die European Business School oder eben die WHU oder so, fehlt oftmals so ein bisschen die Macherkompetenz oder die Marketingkompetenz. Ich denke, da wird Herr Schenway, aus Sicherheit gleich was zu sagen können. Und dass wir dann eben sagen können, hier ist eine Plattform, wo ihr mit euren guten Ideen Leute findet, die diese Ideen eben weiterentwickeln können und dann euch quasi als Gründer dort eben unterstützen. Deswegen hier ganz Investment in Geeks geschrieben.